König Ödipus. Vierte Hauptszene. Ödipus, der Bote, der Chor, bald darauf ein Hirt. Ödipus. Dort kommt, wie's scheint, der Hirt, auf den wir harren. Zwar sah ich ihn noch nie, doch stimmt sein Alter mit dem des Boten, und die ihn begleiten sind meine Diener. Sprecht, ob ihr ihn kennt. Chorführer. Jawohl, er ist's, des Laios treuster Diener. Der Hirt von zwei Sklaven begleitet. Ödipus. Ich frage dich zuerst, Korinthier, ist's dieser, den du meinst? Bote. Jawohl, er ist's. Ödipus. Du, Alter, sieh mich an und sage mir, warst du des Laios Knecht, der einst? Hirt. Ach ja, in seinem Hause bin ich aufgewachsen, nicht ein erkaufter Sklave. Ödipus. Welchen Dienst versahst du? Hirt. Meine meiste Lebenszeit zog ich den Herden nach. Ödipus. Und welche Gegend besuchtest du zumeist? Hirt. Den Kithairon und die ihm nächsten Fluren. Ödipus. Kennst du diesen? Sahst du in jener Gegend ihn? Hirt. In welcher? Wen meinst du, dass ich sah? Ödipus. Hier diesen Mann, der vor dir steht. Bist du ihm je begegnet? Hirt. Ich kann mich nicht besinnen, doch's ist möglich. Bote. Es ist kein Wunder, Herr, dass er's vergaß, doch will ich ihn erinnern, und er wird gewiß sich noch besinnen, daß wir einst am Kithairon zusammen weideten. Zwei Herden hatte er und ich nur eine, vom Frühling bis zum Herbste waren wir zusammen dort, 6 Monden, bis ich heim die Herde nach den Ställen trieb und er sich zum Gehöfte König Laios wandte. Nun sprich, ob ich die Wahrheit sagte. Hört. Ja, ja, ich besinne mich, es ist lange her. Bote, so sage weiter, weißt du, dass du mir ein Kind gegeben, um es als das meine zu ziehn? Hört. Was soll das? Warum fragst du mich danach? Bote. Nun sieh, das Kind, das du mir gabst, ist dieser, unser König. Hört. Ha, das dich! Wirst du den Mund wohl halten? Ödipus. Straf ihn nicht, denn eher mögen deine Reden Strafe verdienen als die seinen. Hört. Bester Herr, was tat ich denn? Ödipus. Das Kind verleugnest du, von dem uns dieser sagt. Hört. Er weiß nicht, was er redet, doch umsonst. Ödipus. Sagst du's im Guten uns nicht, so wirst du's bald mit Tränen sagen. Hört. Ich bin ein alter Mann, erbarme dich. Ödipus. Die Hände auf den Rücken bindet ihn. Die Sklaven legen Hand an den Hirten. Hört. Was hab ich denn verbrochen? Ach, ich Ärmster, was willst du wissen? Ödipus. Gabst du ihm das Kind? Hört. Ach, dass ich lieber doch gestorben wäre. Ödipus. Ja, sterben sollst du, wenn du länger schweigst. Hört. Und schweig ich nicht, dann viel gewisser noch. Ödipus. Ausflüchte. Hört. Nein, ach nein, ich sagte ja bereits, daß ich's ihm gab. Ödipus, wo nahmst du's her? War es dein eignes, war's ein fremdes Kind? Hirt, mein eignes? Nein, man hatte mir's gegeben. Ödipus, und wer? Hirt, genug, o Herr, o höre auf, in mich zu dringen. Ödipus, nein, du bist des Todes, muß ich noch einmal fragen. Hirte, nun, so wisse, das Kind war aus dem Hause König Laios. Ödipus, von einem Knecht, von einem Blutsverwandten des Laios? Hirt, weh, so muß das Grässliche ich sagen. Ödipus, so wie ich es hören muß. Hirt, des Laios eignes Kind, so sagte man, doch sagt am besten deine Gattin dir, wie sich's damit verhielt. Ödipus, gab sie dir denn das Kind? Hirt, jawohl, o Fürst. Ödipus, zu welchem Zwecke? Hirt, ich sollt es töten. Ödipus, wie? Die eigne Mutter? Hirt, sie ängstete ein Götterwort. Ödipus, und welches? Hirt, es hieß, der Knabe morde seine Eltern. Ödipus, und warum übergabst du's diesem Alten? Hirte, aus Mitleid, Herr, damit er's fern von hier in seine Heimat brächte. Ach, er hat's zu grausem Fluch und Jammer groß gezogen, wenn du es bist. Dir fiel ein grässlich los. Ödipus, schrecklich erwachen, wehe, dreifach wehe, es ist erfüllt der Götterspruch, ha, Licht, ich sehe dich zum letzten Mal, zum Fluch geboren und zum Fluch vermählt, zum Fluch ein Vatermörder. Er stürzt in den Palast. Chorgesang. Tod und Leben, nichts und Sein sind als eins zu achten, denn das Leben ist nur Schein, Wonnen, die uns lachten, unsers Lebens Schmuck und Zier sind ein Wahn, und trunken taumen wir dahin, bis wir in das Grab gesunken. Nimmer preis ich glücklich je einen Erdgebornen, seit ich dich, Ödipus, seh, dich in Weh verlornen. Hoch empor hat sich dein Pfeil in die Luft geschwungen, Heil und Glück ward dir zuteil, als es dir gelungen, daß die grause Sängerin, Sphinx, dein Geist gefället. Wie ein Turm vor Thebe hin hast du dich gestellet, und dir ward ein schöner Lohn. Mit dem Siegeskranze saßest du auf Thebes Thron, in des Ruhmes Glanze. Doch dein Glück war nur ein Traum, und so ist's entschwebet, all dein Reichtum ward zu Schaum, und was an dir lebet, ward zu Elend, Not und Gram. Wer mag noch auf Erden dir, der solch ein Ende nahm, je verglichen werden? Denn das Herz der Mutter hat bräutlich dir geschlagen, weh, das Vaters Lagerstatt dich so lang ertragen. doch die alles schaut, die Zeit zog ans Licht, dies wehe, richtet mit Gerechtigkeit diese Unglücksehe. Hätt ich nie dein Angesicht, Laios Sohn, gesehen, dürfte dann beklagen nicht das, was nun geschehen. Doch fürwahr dein einstig Glück löste meinen Kummer, gab dem müden Aug zurück sorgenlosen Schlummer.